Thymian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitagnacht, freie Themennacht. Schön, dass ihr da seid. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111. Erster Anrufer heute Nacht ist Uwe. Uwe ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, Uwe. Ja. Um was geht's? Folgendes. Ich habe im August meine Freundin geheiratet. Gratulation. Ja, danke schön. Ja. Aber ich habe da ein Problem mit meinen Eltern. Warum? Weil ich bin 20 und meine Frau, die ist 38. Ah. So. Also ein kleines bisschen älter. Ja, also kann man so sagen, ja. Wie lange kanntet ihr euch denn vorher schon? Also, wenn man es jetzt zurückrechnet, ja, 2 Jahre fast. 2 Jahre. Hm. Nun seid ihr aber schon verheiratet. Ich könnte mir vorstellen, dass es vorher auch schon viel Zoff in der Familie gab mit den Eltern. Hier, was willst du mit so einer alten Frau von 38 Jahren? Ne? Ja, genau. Haben die das so gesagt? Ja, das Argument von ihnen war halt immer, es könnte halt deine Mutter sein und... Ja, könnte so haarscharf hinkommen, ne? Ja, aber ist es ja nicht. Nee, aber jetzt mal im Ernst, im Vorfeld der Verheiratung, der Heirat, gab es da richtigen Streit mit der Familie? Ja, es gab ja richtigen Streit, weil wir haben uns ja übers Internet kennengelernt. Mhm. Und ja, ich habe da noch in Karlsruhe gewohnt und sie in Bremen. Mhm. So, und ja, da haben wir uns halt übers Internet kennengelernt, haben uns dann zum ersten Mal getroffen. Mhm. Ja, und dann irgendwann, habe ich dann halt den Entschluss gefasst, habe das meinen Eltern gesagt. Mhm. Und, dann ging's los. Mhm. Dann fing das an, du beendest das jetzt sofort und was weiß ich da und so, weil das können wir nicht akzeptieren und hast du nicht gesehen. Ja. Und wie alt sind denn deine Eltern? Meine Eltern sind beide jetzt 49. 49, ja. Mhm. Ja. Eskalierte das? Wurde es immer schlimmer mit dem Streit? Das wurde immer schlimmer, ja. Dann stelle ich mir das so vor, dass eure Hochzeit nicht die fröhlichste war. Das heißt, dass zumindest deine Eltern nicht dabei waren, oder? Meine Eltern waren nicht dabei, nein. Ja. Und wie ist das? Die haben es dann erst, im Prinzip dann nachträglich erfahren. Ach, die haben es nachträglich erst erfahren? Ja. Ihr habt also heimlich geheiratet? Ja, also vor meinen Eltern, ja. Und wie war die Reaktion dann, als sie das erfahren haben? Ja, sie haben es dann irgendwie, haben sie den Braten anscheinend schon gerochen und meine Mutter, die hat mich dann immer am Telefon gefragt, hast du jetzt geheiratet oder was ist jetzt los und was weiß ich da und so. Mhm. Und irgendwann habe ich dann halt ja gesagt und habe aufgelegt. Mhm. So, und ja, dann war es nur eine Zeit lang Ruhe, irgendwie 2 Wochen und dann habe ich dann Anruf erhalten, was hast denn du gemacht und was weiß ich da und ja, da habe ich gemeint, das geht euch nichts an, das ist meine Sache, mein Leben und Wie ist denn der Stand der Dinge jetzt, heute, aktuell? Also, es geht jetzt so momentan und so. Ich komme eigentlich jetzt so Pi mal Daumen, gut aus. Also das heißt, es gibt wieder Kontakt zwischen dir und deinen Eltern? Ja, mehr mit meiner Mutter, meinem Vater, der ist nicht so. Ja, aber nur zwischen dir und deinen Eltern, nicht zwischen deiner Frau, dir und den Eltern, das nicht. Weil da sagen sie auch immer, nein, sie können es nie akzeptieren und was weiß ich da und so. Und aber ich meine, es ist ja jetzt schon ein kleiner Schritt wieder, dass du Kontakt zumindest mit deiner Mutter hast. Daraus könnte man ja hoffen, dass sie sich vielleicht dann doch damit arrangieren. Haben sie denn überhaupt deine Frau, die 38 Jahre alt ist, du bist 20 Jahre alt, haben sie die Frau schon mal kennengelernt überhaupt? Ja, sie haben sie schon mal gesehen, aber das war dann halt auch wieder eine ziemlich Tragödie, sag ich mal. Mhm. Weil da sind sie dort, wo ich habe mich dann entschlossen, von Karlsruhe nach Bremen dann zu gehen. Ach so. Mhm. Und und dann kam es dann auf einmal da an und haben da Terror gemacht und haben da durch die ganze Straße geschrien und was weiß ich da. Ach, die sind dir nachgereist nach Bremen und haben dann da Zoff gemacht. Ja, genau. Ja. Und dann sind sie noch bei Vermieter gegangen und haben sie dort schlecht gemacht und was weiß ich da. Ist ja eigentlich ziemlich heftig, finde ich. Du bist immerhin ein junger Mann von 20 Jahren, der das frei entscheiden kann, was er mit seinem Leben macht. Ja, und das ist natürlich ein großer Altersunterschied, aber nun so dramatisch ja nun auch wiederum nicht. Ne? Nö. Also ich weiß ja nicht, wo das Problem liegt. Du wohnst aber jetzt immer noch in Bremen? Ja, in Bremen. Und die Eltern wohnen in Karlsruhe? Ja. Das heißt, da ist ja eine Riesendistanz zwischen. Da könnt ihr euch ja gar nicht so über den Weg laufen. Nee. Ja. Was auch auf der einen Seite gut ist. Aber bei allem Ärger ist man natürlich als Sohn auch irgendwie traurig, ne? Dass die Eltern einen alleine lassen in einer solchen wichtigen Zeit. In der Zeit des Heiratens, in deinem Fall jetzt. Ja, auf der einen Seite fand ich es natürlich schon traurig. Mhm. Aber ich, das war auch heftig, was sie sich da so geleistet haben. Aber vielleicht ist das jetzt auch ein Teil, ein Stück deiner, ich sag mal so, deines Selbstständigwerdens von den Eltern, dass du denen ihre Grenzen aufgezeigt hast und hast gesagt, nee, meine Lieben, ich möchte das so und das ist mein Leben. Da kann man eigentlich nur hoffen, dass sie das jetzt allmählich schlucken und irgendwann das auch akzeptieren und sich dann dir auch wieder zuwenden. Ja. Wie war denn dein Verhältnis früher zu deinen Eltern vor diesem Eklat? Das war eigentlich recht gut, sag ich mal. Also umso trauriger, ne, das Ganze? Ja. Bist du Einzelkind oder gibt es noch Geschwister? Nee, ich habe noch einen Bruder und da gab es ja dann auch heftigst Probleme. Warum? Weil das hat sich dann irgendwann mal herausgestellt, dass er schwul ist. Ach je, dann haben sie aber zwei große Probleme zu schlucken. Da haben sie große Probleme gehabt. Und da ging es dann auch so ungefähr wie bei mir. Und meine Mutter hat dann auch jetzt relativ guten Kontakt zu ihm und so. Und es läuft jetzt so. Also Klaus, nicht Klaus, Uwe. Uwe, ich finde, dieser Weg ist ganz gut, der sich jetzt da so ergeben hat. Nämlich, dass du wieder Kontakt hast mit deiner Mutter, dass ihr telefoniert ab und an und sich da vielleicht wieder was aufbaut. Hoffen wir mal, dass sich das wirklich ausdehnt, auch auf deinen Vater. Letztendlich kannst du gar nichts weiter machen, als zu sagen, ich möchte mit euch Kontakt haben, wenn ihr mein Leben akzeptiert. Und hoffen wir gemeinsam, dass ihr das tun und dass ihr dann vielleicht wieder irgendwann auch wirklich eine richtige Familie wieder seid. Ja, ich hoffe, dass es denen dann endlich mal klar war. Aber Respekt auch für deine Entscheidung, das gegen den Willen, gegen den massiven Willen deiner Eltern durchgezogen zu haben, das finde ich gut. Ja, vor allen Dingen haben sie dann mit ihr Zeug gedroht und sie würden ihm eher einen Privatdetektiv da irgendwie auf dem Hals ziehen, der da alles über sie rauskriegt. Ja, schrecklich. Und also sie haben da mörderisch Druck gemacht. Und also es war heftig. Ich wünsche eine gute Ehe, eine glückliche Zeit mit euch beiden und hoffe, dass sich das dann doch wieder allmählich im Laufe der Jahre einrenkt mit deinen Eltern. Ja, ich hoffe auch. Alles Gute, Uwe. Jo. Tschüss. Danke dir. Tschüss. Ihr Lieben, Telefonnummer 0800-5678-111. Wir haben eine freie Themennacht. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, ganz egal über welches Thema, dann ruft mich an. Oder faxt mir unter 0800-5678-110. Es geht weiter mit Stefan und Stefan ist 38 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Abend, Jürgen. Hallo Stefan. Gehst du noch näher ans Telefon? Ja, ich bemühe mich. So ja, besser? So ist besser, ja. Ja, klasse. Stefan. Ja, mein Thema, wieso ich bei dir angerufen habe, ist, glaube ich, das Thema Hörigkeit. Mhm. Ich habe den Eindruck, dass ich, bin mir zwar selber nicht so ganz sicher, wohl in der Hörigkeit zu einer Frau reingerutscht bin. Mhm. Was ist das für eine Frau? Ist das deine Freundin? Es war bis vor einer Woche meine Freundin, ja. Also eine richtige Beziehung hattet ihr? Es war eine richtige Beziehung. Das fing zwar nicht so an, das fing mal so an. Ich hatte mit dir deswegen auch mal vor ein und ein Vierteljahr, schon relativ lange her, mal telefoniert, dass ich sie über eine Anzeige kennengelernt habe, die ich aufgegeben habe. Mhm. Das heißt, in Richtung SM ging das halt rein. Mhm. Und sie war die Einzige, die darauf geantwortet hat. Mhm. Sie hat uns dann auch mal verabredet. Ja. Und das erste Date lief mehr oder weniger so lang halt, dass es für mich so war, dass ich im Endeffekt 10 Stunden lang missbraucht worden bin. Und das war ja auch dein Wunsch. Zwischen SM nehme ich mal an, gut, da gibt's, das fängt leicht an und das kann auch relativ heftig halt enden. Ja. Wie war denn die Anzeige, wenn du die vielleicht kurz nochmal so sagen könntest, inhaltlich, was du da gesucht hast? Die Anzeige lief inhaltlich halt, suche dominante, reife Frau, ja, zwischen 30 und 40 Jahren, zwecks Bekanntschaft oder Treffen und oder mehr. Mhm. Also, es war eine reife Frau, wie alt war sie oder ist sie? Die Frau ist 31 Jahre alt. 31, du bist 38, ich bin 38. Also etwas älter. Dominant ist sie auch. Dominant ist sie auch. Ziemlich egozentrisch. Ja. Künstlerin. Und es hat sich dann daraus nicht nur eine sexuelle Beziehung entwickelt? Sondern es hat sich dann, ich sag mal so, nach fast einem halben Jahr Missbrauch meinerseits und Dominieren meinerseits, dann irgendwann eine Partnerschaft entwickelt. Mhm. Jetzt erklär mal den Begriff Missbrauch. Da muss man ja vorsichtig mit sein. Der ist ja nun ganz anders belegt. Was genau meinst du damit? Also als Missbrauch habe ich empfunden halt, dass erstmal überhaupt nicht drüber gesprochen worden ist, worin besteht SM halt. Das heißt, also Missbrauch ist für mich halt, dass man im ganzen Körper grüne, blaue Flecken hat, ein blaues Auge hat. Die sie dir zugefügt hat? Die sie mir zugefügt hat. Ja, und was dir nicht gefallen hat? Und was mir in der Form nicht gefallen hat. Aha. Aber wieso hast du es dann immer wieder mit dir machen lassen? Ich habe es in dem Moment nicht mehr hingekriegt, meine Klappe aufzumachen. Gut, das kann ich mir vorstellen, wenn einem das vielleicht einmal passiert. Aber offensichtlich ist das ja immer und immer und immer wieder passiert. Ich habe mich verliebt in die Frau. Und hast dich dann in diese sexuelle Situation begeben, wissend, dass es wieder ausartet, dahingehend, dass du Schmerzen hast und es dir eigentlich gar nicht mehr gefällt? In der Richtung, ja. Auch wissend halt, dass ich ihr damit halt gefalle und sie damit vielleicht halten kann. Mhm. Jetzt mal im Einzelnen, wie sehr hat sie dich denn verletzt? Oder, ja, verletzt kann man ja eigentlich sagen, körperlich verletzt. Was war das genau? Blaue Flecken, sagst du? Ich sag mal so, Striemen über den ganzen Körper, das ging einmal mal, da sagt sie, da wäre sie betrunken gewesen, bis zum Rippenanbruch. Mhm. Das hat sie dir zugefügt mit einer Peitsche, mit einem Stock oder wie? Das mit verschiedenen Sachen halt, mit einer Peitsche oder mit einem Rohrstock oder mit anderen Sachen oder mit einem Gürtel oder. Ja, warst du währenddessen handlungsunfähig, das heißt, konntest du dich nicht wehren, warst du gefesselt oder so? Ich war währenddessen handlungsunfähig, ja. Gefesselt? Ja. Mhm. Hast du geschrien währenddessen? Ich hab erst selber versucht zu provozieren auf irgendeine Art, nach dem Motto, ein Typ lässt sich ja nicht unterkriegen. Mhm. Und nee, geschrien habe ich nicht, nein. Mhm. Ich habe gelitten innerlich. Du hast gelitten. Und dieses Leiden hat sie wahrscheinlich mitbekommen und hat sie aber wiederum noch mehr angefacht, kann das sein? Ich habe die Vermutung, ja, damals schon, ja. So, nun stelle ich mir so eine Situation, wie stelle ich mir das vor, wenn dann so eine sexuelle Situation vorbei ist? Dann bist du erlöst von deinen Schmerzen. Wie bist du danach dann jeweils mit der Frau umgegangen? Die ersten Male war das, dass wir uns danach überhaupt nicht getroffen haben, sondern da war 2 bis 3 Wochen halt Pause dazwischen. Also es wurde nicht darüber geredet? Es wurde nicht darüber geredet. Das heißt auch, sie ist auch jemand, der über Gefühle relativ ungern redet, dass das also da sehr unnahbar ist. Mhm. So, jetzt sagst du, dass daraus dann auch eine Beziehung entstanden ist, nach einer gewissen Zeit. Beziehung, heißt das ein wirkliches, also eine klassische Beziehung, dass man sehr viel Alltag miteinander verlebt und weit über die Sexualität hinaus auf Dinge tut und miteinander durchzieht? Richtig, genau. Also das, was man sich so herkömmlich oder so in Anführungsstrichen als normal, als Partnerschaft halt ansieht. Ja, funktioniert das denn gut und für dich zufriedenstellend? Es war nach dem ersten halben Jahr, nein, eben nicht. Es artet wie irgendwie ein Machtkampf aus, warum auch immer. Also auch in kleinen Alltagsgeschichten? In Alltagsgeschichten, dass ich mir halt nicht wahrgenommen vorkam. Ja, dass sie da auch sehr dominant war und das versuchte dann so zu machen, wie sie es wollte. Nach dem Motto, ihr Ding gemacht, unabhängig, ob es mir passt oder nicht. Das ging dann so weit halt, dass ich irgendwann dann halt mal ein Messer am Hals hatte von ihr. Und auch mal als in Anfangszeiten dann sie ihren Willen dadurch durchgesetzt hat, indem sie mir einfach eine gescheuert hat oder es versucht hat. Mhm. Dann habe ich halt mal eine Pause gemacht und dann fing sie auf einmal an zu kämpfen um mich. Mhm. Jetzt seid ihr seit einer Woche, sagst du, getrennt? Ich habe seit, ich sag mal so, vor 2 Monaten habe ich erstmal mir nur noch wöchentlich einmal nur noch gesehen. Mhm. Und hab mir freigehalten, mehr oder weniger, oder hab ihr irgendwann gesagt, ich werde mich für ein Ja oder ein Nein unabhängig von ihr entscheiden. Mhm. Also nicht, um sie wieder herauszufordern, um mich zu kämpfen oder um mich zu dominieren. Und hab mich dann auch vor einer Woche sogar für ein Ja entschieden für sie. Für du hast Ja gesagt für sie, zu ihr. Ich bin zu ihr hingefahren, trotz Mails nach dem Motto, mit einem Nein musste bei mir erst gar nicht ankommen. Plus eine Drohung halt, wenn du hier mit einem Nein ankommst, stoße ich eher dir das Messer in den Rücken als mir. Ja, aber das verstehe ich jetzt nicht. Du hast dich für ein Ja entschieden, hast mir aber gerade gesagt, du bist seit einer Woche getrennt. Meinerseits kam Ja, ihrerseits kam ihre Begründung schlechte Laune, mich 6 Stunden lang haben auflaufen lassen und im Endeffekt so reagiert, als ob ich ein Nein gesagt habe. Mhm. Und jetzt ist Funkstille seit einer Woche? Nein, das heißt noch nicht ganz. Das heißt, ich habe dann das Ja 2 Tage später, nachdem dann auch nichts kam, in ein Nein umgewandelt. Hab das auch als Fehler angesehen, das Jahr. Und so weiter. Wir wollen jetzt das gar nicht weiter aufdröseln. Ich merke schon, dass das ein beständiges Hin und Her ist. Und du eigentlich, deine Ratio wahrscheinlich sagt, nee, ich will das nicht. Richtig, genau. Ist das so? Ja, so höre ich es, wie du es erzählst. Hm. Und du erzählst es ja auch nicht mit Euphorie, sondern erzählst es eigentlich mit Genervtsein, mit einem Ton, als wäre das ja beschwerlich für dich und auch belastend für dich. Ich bin selber überhaupt nicht ziemlich genervt. Das beschäftigt mich halt ziemlich doll. Ich komme immer wieder drauf zurück. Mhm. Da ist auch keine Liebe im Spiel zu der Frau? Da ist Liebe im Spiel zu der Frau. Da ist Liebe im Spiel. Ja, das ist ein Kampf von Ratio gegen die Emotionalität. Aber Menschen, die hörig sind, reden immer von Liebe. Und ich sage dann immer, das ist keine Liebe, das ist wie eine Sucht, das ist wie eine Krankheit. Die Hörigen nennen dieses gerne Liebe, weil es ihnen ihr Selbstverständnis vereinfacht. Lange Rede, kurzer Sinn. Eigentlich würdest du weg wollen von der Frau. Vereinbart ist jetzt von meiner Seite her, das ist meine Position, die vertrete ich jetzt auch ziemlich hart. Mhm. Ende Januar ein Treffen, ob wir es nochmal versuchen oder nicht. Mhm. Ich habe dich gefragt, ob du eigentlich von der Frau weg willst. Eigentlich ja. Ja. Wieso triffst du dich da nochmal mit ihr? Gute Frage wäre ich, wenn ich ihr Liebe ankurbeln worden könnte, dann wäre ich hier glücklich. Mhm. Mhm. Also, hat natürlich extrem viel mit dir und deiner Konstitution zu tun, ne? Wie du gestrickt bist, wie du programmiert bist, dass du dir so etwas antust, dass du dir immer wieder so etwas gefallen lässt, dass du dich immer wieder jetzt in den letzten Zeiten in diese Lagen hast bringen lassen. Gut, seit einem Vierteljahr kämpft sie um mich und leistet sich auch kaum mehr irgendwelche Fehler von wegen Dominieren oder so, ist weniger geworden. Mhm. Nur man wird auch empfindlicher mit dem im Laufe der Zeit. Mhm. Also die Frage ist ja, finde ich, die du dir stellen musst, warum bin ich so? Warum brauche ich das? Was ist mit mir los? Und ich glaube, dass da mit dir eine ganze Menge nicht so in Ordnung ist, dass du auch sowas eigentlich ja sehr, sehr Krankes zurückfällst immer wieder. Habe da einen hohen, sehr, sehr hohen Versorgungsbedarf, glaube ich, so was von Versorgtheit oder so wirklich auch teilweise da ist. Und dazu vielleicht auch so die Art, eigene Position zu finden. Besonders an der Seite einer starken Frau, denke ich mir, fällt nicht Mann, sondern fällt mir einfach nicht so leicht. Ich würde dir empfehlen, Stefan, vielleicht für eine bestimmte Zeit, es muss ja vielleicht nicht ein sehr langer Zeitraum sein, sondern für eine bestimmte Zeit, dich in eine professionelle Beratung zu begeben. Mhm. Weil ich glaube, dass das ganz viel mit dir und deinen tiefsten inneren Verstrickungen, wo immer sie auch begründet sein mögen, zu tun hat. Das wird dir gar nicht so bewusst sein und ich glaube, dass du alleine das auch nicht schaffst, aus diesem Teufelskreis herauszukommen. Das Dumme ist bewusst, ist mir das schon. Mhm. Aber dann Ja, da muss ich mal, du hast hier angerufen, das ist auch so ein Schritt. Der nächste Schritt wäre vielleicht dann auch zu einem Berater, in eine Beratung zu gehen und sich mal wirklich von einem Fachmann, von einer Fachfrau bespiegeln zu lassen, was da los ist. Ich würde gern, dass du mit meinem Psychologen jetzt mal ein paar Worte noch redest. Ja, gerne. Johannes heißt er. Ja, alles klar. Du legst auf und Johannes ruft dich an. Ja, danke schön. Alles Gute, Stefan. Danke schön. Danke schön. Stefan, ciao. Walter. Moment, hier ist er. 77 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Domi, ich habe schon lange gewartet, mit dir mal zu sprechen. Mensch, hallo Walter. Ja, jetzt mach. Schön, dass du da bist. Gute Antworten. Um was geht's? Es geht um unsere Ehe. Ja. Ich führe seit 46 Jahren eine Ehe. Ja. Mit einer Frau, die 10 Jahre jünger ist. Mhm. Und auf einmal gibt's den Knall. Und zwar möchte ich sagen, ich bin ein Schriftsteller und ein Musiker, Grafiker, ich mach sehr viel. Mhm. Ja. Mein Buch ist beim Fernsehen schon irgendwo in Arbeit, bei Knob. Ich schreibe über einen Krieg. Alles unwichtig in der Frage meiner Frau. Und zwar meine Frau, die liebt wahrscheinlich mich nicht. Ich sage, ich liebe sie immer, weil die Liebe bei mir nicht auf Sex alleine ausgerichtet ist. Ja? Ich habe den Engel, meine Frau, die will immer Sex haben. Und jetzt ist er nach Albena gefahren, lernt da jemanden kennen, der kaum Deutsch kann, Sprachbarriere ist da. Kommt wieder, vor 8 Jahren war das so. Kommt wieder und sagt, also du bist jetzt der zweite Mann. Da könnte ich mich überhaupt nicht beruhigen. Moment, das war vor 8 Jahren, was du gerade erzählt hast? Ja, einmal, jetzt kommt wieder noch. Ja. Nach 8 Jahren fährt sie wieder hin, durch denselben, knüpft die Beziehung wieder an und kommt wieder und sagt nichts. Dann fahren wir zusammen an die Mosel, Urlaub machen. Da war sie komisch. Dann fährst du wieder nach in der Slowakei, da triffst du dich wieder mit dem, kommt wieder nach Hause, und sagt also nach längerem Drängen, sag mal, wie hast du einen Mann? Da sagt sie, ja, ich bin verliebt. Ach, wie alt ist deine Frau? Na, 10 Jahre jünger, ich bin 77. 77? Ja. 67 ist sie. Ja. Mhm. Ja, sagst du gerade, ja. Mhm. Und jetzt war ich natürlich fertig, ne? Das kann ich mir vorstellen. Da, ja. Jetzt ist er ausgezogen, lebt irgendwo in einer Pension, weil die Wohnung, die sie gemietet hat, erst am Januar frei ist. Mhm. Die Klamotten stehen alle bei mir noch rum hier. Mhm. Sie hat mir eine große Wohnung hinterlassen. Mhm. Ich liebe sie, möchte ich sagen. Ich liebe sie aber nicht wegen Sex oder wegen der ganzen... Wir haben 3 Kinder, 6 Enkel. Ich meine, wenn ihr 46 Jahre zusammen wart, ist das natürlich eine irre Zeit, ne? Ja, ist eine irre Zeit, ne? Absolut. Ja. Jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie weg. Wie geht's dir? Schlecht. Mhm. Habt ihr irgendwie Kontakt, telefoniert? Ja, Kontakt. Da wird immer nur gestritten, dass ich nicht genügend gekommen bin und so. Mhm. Das ist furchtbar an für sich. Mhm. Ich liebe solche Diskussionen wie hier. Ja. Der neue Freund, wie alt ist der? 10 Jahre jünger. Nochmal 10 Jahre jünger? Ja. Der ist 57 dann? Ja. Mhm. Und der kann kaum durch. Ich habe einen Brief gelesen von ihm. Da steht, dein Haus ist auch mein Haus. Mhm. Nennt sie irgendwie komischen Namen, will ich jetzt nicht sagen. Mhm. Und so weiter und so weiter. Hältst du es für möglich, dass das jetzt irgendwie so ein vorübergehender Rausch bei ihr ist? Irgendwie... Ja, das nehme ich bald an. Mhm. Hattet ihr ähnliche Krisen nie in eurer langen Ehezeit? Naja, sie sagte immer, seit 20 Jahren bin ich nicht gekommen. Stimmt vor allen Dingen nicht. Ich hatte natürlich eine Prostata-Operation. Ja. Ach so, das habe ich jetzt gar nicht richtig gesagt. Nee, seit 20 Jahren seist du sexuell nicht gekommen, oder was? Ja, ach, das stimmt leider ja nicht. Aber das hat sie dir gesagt? Ja, hat sie gesagt. Das heißt, sie war sexuell nicht so zufrieden, oder? Nee, eben. Mhm. Ich bin nämlich der Meinung, das wurde langweilig deshalb, weil ich der Meinung bin, der Mann muss nicht immer kommen, die Frau kann auch mal was dazu, nicht? Ja. Nehmen ja. Und nehmen, das ist mein Grundsatz. Ja. Da hat jemand ein Buch geschrieben, so Steffi, Stella heißt die. Ja. Kennst du das Buch? Nee. Oder mit dem Park? Nee, kenn ich nicht. War denn euer Alltagsleben, war das denn gut oder gab es da auch immer wieder Konflikte und Spannungen? Wir haben 3 Kinder aufgezogen, wir waren damals Lehrer. Ja. Wir waren beide Lehrer, haben studiert ja. in der Hochschule. Ja. Die Kinder wurden versorgt. Ja. Ich wurde ja direkt da. Ja. Bin dann abgesetzt worden. Ja. Also es war so ein normaler Alltag mit Höhen und Tiefen. Ja, natürlich, wie jedes andere. So, jetzt ist die Frage, was ist jetzt zu tun, ne? Ja, das ist ja die Frage. Ist ja schon eine ungewöhnliche Situation. Du bist 77, deine Frau ist 67 und sie ist dir jetzt quasi fremdgegangen. Ja. Nicht nur fremdgegangen, sondern sie ist richtig ausgezogen, ne? Ja. Ist richtig weg. Ja, stimmt. Wie stellt sie das denn dar? Ist das, sagt sie so, das ist jetzt eine endgültige Sache? Oder sagt sie, na, ich will das mal vorübergehend mal so erleben? Das ist endgültig, heute haben wir schon gesprochen. Mhm. Ich habe dann sehr ruhig gesprochen, weil ich nicht wie ein Schank ausarbeiten soll. Mhm. Sondern ich bin der Meinung, man kann nur in Ruhe diskutieren und nicht immer diese ewigen Vorhaltungen. Also ich glaube ja, Walter, dass du im Moment das Klügste, was du machen kannst, ist nichts zu tun. Oh ja, ich kann auch. Ich glaube, ja, das ist das stimmt. Vielleicht ist der Arsch auch sehr gut. Ja, ich glaube schon. Weil du kannst sie jetzt nicht bedrängen. Du kannst sie nicht mit Gewalt zurückziehen. Man kann ja vielleicht jetzt nur darauf hoffen, lass die sich mal noch ein bisschen austoben. Vielleicht kapiert die nach ein paar Monaten, was sie da verloren hat an dir. Ja, ich glaube, ja. Weißt du? Stimmt. Meine Töchter, ja, die sind auch verschieden eingestellt. Die wollen natürlich möglichst raus aus dem ganzen Problem. Mhm. Also ich kann verstehen, dass einen das umhaut. Ich erahne das, wenn man 46 Jahre verheiratet war, was das bedeutet. Ja, ja. Aber du wirkst ja sehr, sehr vital noch für dein Alter. Und sehr ich sehe gar nicht ein, dass ich sterben muss. Ja, absolut. Aber es ist sehr schlimm. Ich würde wirklich sagen, warte ab. Ja. Lass einfach die Zeit für dich arbeiten. Ja. Wenn da ernsthaft noch was ist an Gefühlen bei deiner Frau für dich, dann wird die sich zurückmelden bei dir und wird wieder versuchen, mit dir in Kontakt zu kommen. Sehr schön. Ich wünsche alles Gute von Herzen. Also herzlichen Dank, du hast einen guten Wasser hier. Lieber Walter. Jo, tschüss. Darf ich nochmal zurückrufen da? Bitte? Wenn es gelungen ist? Ja klar, gerne. Ja, absolut, ja. Gerne. Gut. Alles Gute, Dank tschüss. Frohe Weihnachten. Jo, dir auch, tschüss. Tschüssi. 0800 5678 111, unsere Telefonnummer. Und diese Nummer, die hat auch Melanie gewählt. Melanie ist 25 Jahre alt. Hallo Domian. Hallo Melanie. Um was geht's? Um was geht's? Ja, und zwar um einen bewaffneten Raubüberfall. Um einen bewaffneten Raubüberfall? Genau. Wer hat den durchgeführt? Du? Das wüsste ich, nee, ich bestimmt nicht. Ich mach sowas nicht, ich habe das nicht nötig, glaube ich. Nein, ich arbeite in einer Videothek. Ja. Und müssen abends... Der Spätdienst muss abends die Geldbomben immer zur Bank bringen, mhm. also die Tageseinnahmen. Und Ja, das wollte ich an diesem besagten Tage am Mittwoch, vom Mittwoch auf Donnerstag passiert die Nacht, wollte ich das auch machen. Wann, wie lange ist es her? Das ist jetzt vom Mittwoch auf Donnerstag passiert. Jetzt, der letzten Mittwoch auf Donnerstag? Ja, genau. Mhm, ja. Mhm. Ich wollte eigentlich gestern schon anrufen, aber ich glaube, du hattest gestern ein Thema, ne? Genau. Mhm. Genau, ja, dann ging das ja nicht. Mhm. Gestern war ich sowieso noch so unter Schock, da konnte ich gar nicht drüber sprechen. Mhm. Ja, hab ganz normal die Tür abgeschlossen, hab ganz normal die Alarmanlage scharf gestellt. Du warst alleine noch in der Nähe? Nein, ich werde abends, weil ich nicht direkt aus dem Ort komme, ich wohne in so einem Nebenort, mhm. hab aber leider kein Auto, mhm. dann werde ich halt abends mal von meinem besten Freund nach Hause gebracht. Ah ja. Mhm. Er war also dabei. Mhm. Ja, wir sind ganz normal zum Parkplatz runtergegangen, wie jeden Abend, haben den Müll noch weggeschmissen, mhm. wollten gerade ins Auto reinsteigen und auf dem Parkplatz bei uns, da ist so ein kleiner Treppenvorsprung, da ist noch so eine Autofirma, die mhm. haben da eine Werkstatt und da ist ein Frühstücksraum. Mhm. Ja, und da hat er halt auf uns gelauert und gewartet. Und bevor wir ins Auto einsteigen wollten, kam er da rausgesprungen, so ein maskierter Mann mit Waffe in der Hand. Maskierter Mann? Ein maskierter Mann, ja. Mhm. Der hat so eine Skimütze aufgehabt oder was. Was für eine Waffe hat er? Eine große Waffe? Eine Pistole? Eine Pistole war das, ja. Also es hat sich hinterher herausgestellt, dass es eine Gaspistole war. Boah, in diesem Moment rutscht einem das Herz ja nicht nur in die Hose, sondern... Ich kann dir nicht sagen, wo mein Herz gegangen ist. Ich habe nur Panik gehabt. Was hat er gesagt? Der stand mit der Waffe und mit der Maske vor euch? Ja, der kam aus diesem Treppenvorsprung rausgerannt quasi. Brüllte nur Hände hoch Geld her. Mhm. Ich habe mich da nur umgedreht und habe geguckt, habe diesen maskierten Mann so in die Augen geguckt und hab richtig Panik gekriegt und bin schreiend weggerannt, aber richtig schreiend, richtig hysterisch schreiend. Weggerannt? Weggerannt, ja. Und habe tierische Panik gehabt, dass der mich abknallt, weil ich halt... Ja, ich wundere mich, dass du wegrennst, weil da bleibt man doch dann natürlich stehen und hat Angst, dass was passiert. Ja, auf jeden Fall. Aber du bist weggerannt. Das war ein Wegrennreflex, keine Ahnung. Der Polizist hinterher hat auch zu mir gesagt, das war eine super mutige Geschichte, was ich da gemacht habe und auch sehr, sehr gefährlich. Ja, ich würde eher sagen, gar nicht mehr so mutig, sondern sehr gefährlich. Es hätte ja auch was Schlimmes dabei rumkommen können. Wie hat dein Begleiter denn reagiert? Mein Begleiter, der war ziemlich ruhig eigentlich dabei. Er hat noch zu ihm gesagt, hör mal, lass es sein, das bringt nichts, lass sie in Ruhe, weil ich hatte die Geldbombe ja in meiner Tasche. Ja. Und, also der Begleiter ist stehen geblieben? Der Begleiter ist stehen geblieben, und wohin bist du denn gerannt? Ich bin Richtung Straße wieder gerannt. Mit der Geldtasche? Ja, die hatte ich im Rucksack. Wie viel Geld war da eigentlich drin? 950 Euro. Ja. Und dann, wie ging es weiter? Ja, ich bin dann halt schreiend und panisch zur Straße wieder hochgerannt. Das ist eine Hauptstraße da, weil das ist direkt am Bahnhof. Mhm. Bin dann halt zu dem Taxistand dahin gerannt. Mhm. Kam irgendwie noch gar nicht auf den Gedanken, weil ich habe ja immer mein Handy dabei, 110 zu sehen. Ich war einfach so panisch, ich wusste echt nicht, was ich machen sollte. Mhm. Hab einfach nur geschrien, Hilfe, Überfall, wir werden überfallen. Und irgendwie hat keiner reagiert. Ich meine, da war auch nicht so viel los. Da stand eine Frau da und es waren halt unheimlich viele Taxis da. Mhm. Bin zum ersten Taxi hingerannt, hab die Tür aufgerissen, hab dem Taxifahrer in die Augen gehabt, gesagt, wir werden hier überfallen, helfen Sie mir, ne? Mhm. Und das war halt ein Ausländer, ich meine, ich hab nichts gegen Ausländer, aber gegen den hatte ich was, glaube ich, dann hinterher. Er sagte nur, guckte mich nur an, sagte, ja, tut mir leid, kann ich dir nicht helfen, hat die Tür zugemacht und Knopf runter. Ach. Ja, und der nächste Taxifahrer hat dann gleich die Tür aufgerissen, hat mich gefragt, was los ist. Mhm. Ich hab ihm gesagt, wir werden überfallen, da ist ein maskierter Mann, der hat eine Waffe und, und dann fiel mir aber ein, du hast ein Handy dabei, er ruft doch 110 an, ist doch viel einfacher so, ne? Ja, und der Taxifahrer ist dann auch gleich losgefahren, hat geguckt, ob er irgendwas sieht, hat bei meinem Kollegen geguckt, ob einigermaßen alles in Ordnung ist. Also während du da mit den Taxifahrern zu Rande warst und dich bemüht hast, Hilfe zu bekommen, stand dein Freund, dein Bekannter immer noch mit dem Täter vis-à-vis dort auf dem Gelände? Genau, ja, die standen nicht, also die haben sich wohl gekerbelt. Mein Kollege, der hat auch eine Platzwunde am Kopf, der ist geschlagen worden mit der Waffe. Ach so. Mhm. So, und du hast dann letztendlich über Mobiltelefon die Polizei angerufen? Genau. Und was hat der Taxifahrer gemacht? Der ist da hingefahren, hat geguckt, was da los ist. Ja. Genau, er wollte versuchen, halt, dass er den Täter eventuell doch noch erwischt, weil der hat, nachdem er meinen Kollegen halt geschlagen hat, Und hat er halt die Flucht ergriffen. Ah. Weil er wohl gemerkt hat, er kommt nicht vorbei, er hat verloren. So, der Täter ist unauffindbar bis heute. Ja, genau, Und ich hoffe, dass dann relativ schnell die Polizei da war. Die war innerhalb von ein paar Sekunden da, die ist direkt um die Ecke. Ja. Und ich denke mir, dass du erst nach einer gewissen Zeit kapiert hast, was da passiert ist, ne? Und da kam der Schock wahrscheinlich erst so hoch. Ja, den habe ich dann, also den Schock, der kam richtig raus, als wir ins Krankenhaus fahren mussten wegen meinem Kollegen. Mhm. Aber Melanie, wie wahnsinnig wirklich, dass du da weggelaufen bist. Der hätte dir in den Rücken schießen können, oder weiß ich was, ne? Boah. Aber das sind so Situationen, wo man überhaupt nicht mehr denkt, sondern nur noch völlig irrational irgendwas tut, ne? Ja. Du bist einfach, das Gehirn hat Befehl gegeben, weg. Ja. Und du bist weggelaufen. Mhm. Genau. Ja. Also als mir das hinterher so bewusst wurde, was da hätte alles passieren können, weil ich halt weggelaufen bin, da habe ich noch mehr Panik gekriegt. So. Es muss natürlich jemand sein, der die Videothek beobachtet oft, der vielleicht dich sogar kennt vom Ansehen, vielleicht das Umfeld, den Geschäftsinhaber und so weiter. Ja, der Geschäftsinhaber ist ein bisschen schlecht, weil das ist so eine große Videokette, wo ich arbeite. Ja gut, aber der wird das Ding beobachtet haben. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Du kannst außer Größe und Gewicht vielleicht gar nicht viel beschreiben, ne? Wie er aussah. Ich selber kann sowieso nicht viel beschreiben, weil mein Gehirn hat völlig abgeschaltet. Ja. So, ich konnte jetzt dem Polizisten noch niemals sagen, in welcher Hand der maskierte die Waffe hatte. Hast du denn wieder Mut, doch zu arbeiten? Ich bin gestern sofort arbeiten gewesen wieder. Auch wieder Abenddienst gehabt? Ja. Und auch wieder mit dem Geld rausgegangen? Ja. Wow. Mutig, das finde ich mutig. Ohne Polizeischutz, ohne irgendwelche... Ohne Polizeischutz, ja. Aber mit dem Bekannten wieder? Nee, diesmal war es jemand anders dann, wo ich dann auch die Nacht verbracht habe, weil ich einfach jemanden brauchte, der mich so ein bisschen gern hat, der mich dann auch in den Arm nimmt und sagt, hör mal, es ist okay. Und Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass man, wenn man irgendwie sowas Schockartiges erlebt hat, dass man sich ganz schnell wieder einer ähnlichen Situation, kann man nicht verallgemeinern, aber oftmals, in deinem Fall finde ich das gut, sich der Situation wieder aussetzt, weil sonst die Angst immer größer wird und die Überwindung, das dann zu machen, auch immer schwieriger wird. Obwohl, ich muss sagen, ich habe wirklich richtig ganz doll Angst gehabt gestern, auch heute noch. Also eine mutige Frau, aber auch ein bisschen eine verrückte Frau, ne? Nach dem, was da passiert ist. Aber es ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Dein Bekannter ist auch verbunden und versorgt. Also ganz schlimm ist es bei ihm auch nicht. Nein. Hoffen wir, dass der Täter gefasst wird und dass keine weitere Gefahr besteht dann demnächst, ne? Ja, das wollen wir alle hoffen. Das hoffen wir alle, genau. Meine Kollegin, die hat auch schon Angst. Die hat nächste Woche Spätdienst. Ja. Naja, gucken, was da so passiert. Ja, vielleicht sollte die Polizei da auch mal ein Auge drauf haben, wenn das so ein gefährdeter Laden ist. Ja, aber die wissen ja jetzt Bescheid. Nee, wir dürfen auch hinten jetzt nicht mehr parken, so wenn wir abends nach Hause fahren, sollen am Bahnhof möglichst parken, an einer Stelle, wo halt viele Leute sind, ne? Melanie, auf das nichts mehr passiert. Ja, danke schön. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Dominik, 17 Jahre alt. Morgen. Ja. Hallo. Hi, Domian. Jo. Du bist 17, ich war ne? schon mal bei dir in der Sendung. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Und zwar ging das damals um meine Mutter. Nee, weiß ich im Moment noch nicht. Ist das jetzt auch das Thema? Ja, so relativ. Und zwar ging das damals darum, dass meine Mutter in der Nähe von Köln wohnt und nicht in der Nähe von Hamburg. Ja. Und sie einfach zu ihrem Freund gezogen ist und mich hier oben im Stich gelassen hat. Ja, ich erinnere mich. Gut sogar. Mhm. Gut. Und zwar ist es jetzt soweit, dass ich Ende Januar einen Gerichtstermin mit ihr habe. Mhm. Und sie sich jetzt bei mir meldet. Und immer die Sache wieder alles aufwühlt und ich zu Hause sitze und jetzt mittlerweile einen College-Blog voller Tagebucheinträge habe, was ich echt so alles denke und fühle und ich halt keinen weiter habe, mit dem ich drüber reden kann. Mhm. Ich glaube, wir müssen mal die ganze Geschichte nochmal erzählen, sonst verstehen wir es gar nicht, ne? Also, du wohnst in Köln. Nee, meine Mutter. Deine Mutter wohnt in Köln und du wohnst in Hamburg. Ja, genau. So ist es, ne? Ja. Und die Mutter ist einfach abgehauen mit einem Freund damals nach Köln. Genau, hat da über Internet einen Freund kennengelernt in Köln und hat dann gesagt, du bleibst hier oben bei deinem Vater, den ich damals gehasst habe. Ja. Und hat gedacht, du bleibst hier und ich gehe runter alleine. Ja. Du wohnst im Moment auch noch bei deinem Vater? Ich wohne so relativ alleine. Ja. Wie kommt das? Weil mein Vater hat eine neue Freundin und bei der ist er halt sehr oft, dass ich halt sehr viel alleine bin zu Hause. Ja. Und sehr viel Zeit habe zum Nachdenken. Ja. Wie war denn der Kontakt in der letzten Zeit zu deiner Mutter? Gar kein, definitiv gar nichts. Kein Brief, gar nichts. Mhm. Ein Jahr keinen Kontakt gehabt, dass wir mal nicht gesprochen haben und so gar nichts. Mhm. Dann habe ich zwischendurch mal einen 4 bis 5 Seiten langen Brief geschrieben, was ich so fühle und was ich davon halte, was sie gemacht hat. Mhm. Und daraufhin kam halt nur die pampige Reaktion, hat sie meinen Vater angerufen und meinte, was bildet er sich ein, wer er ist. Mhm. Und dann habe ich sie wieder gelassen und habe dann halt für mich die Briefe geschrieben, um mal mit der Sache vielleicht fertig zu werden. Mhm. Hat aber auch nicht so wirklich was gebracht, wollte zu einer Psychologin und die hat meine Krankenkasse abgeblockt und von daher hat sich das auch wieder alles fehlgeschlagen. Mhm. Und seitdem sie halt die Vorladung zum Gerichtstermin bekommen hat, ist halt alles wieder so aufgewühlt und jetzt versucht sie sich einzuschleimen. Und also Gerichtstermin heißt ganz konkret, um was geht es da? Ich habe gegen sie geklagt, weil sie keinen Unterhalt bezahlt. Das heißt, du möchtest Geld von ihr haben? Ich will von ihr endlich mein Geld. Um wie viel Geld geht es da? An die 2.000-3.000 Euro. Das hat sich angestaut. Durch den Unterhalt, was sie bezahlt hat. Und das wäre dann, würde sie monatlich jetzt demnächst dann auch noch was zahlen müssen für dich? Ja. Ja, wie viel wären das dann? Das wären 287 Euro so rum. Ja. Um und bei. Hat sie denn die Kohle eigentlich, weißt du das? Sie arbeitet, ja. Mhm, ja. Und das hieß ist ja, sie hat vorher voll gearbeitet und hat ein gewisses Geld verdient, weiß ich auch wie viel, und hat sich dann irgendwie runterstufen lassen auf 900 Euro, dass sie angeblich keinen Unterhalt bezahlen muss. Ah ja. Diesen Unterhalt muss dann, ich bin da nicht so versiert in diesen juristischen Fragen, die muss nicht nur der Vater, diesen Unterhalt muss nicht nur der Vater zahlen, sondern auch die Mutter. Ja, ja, sie muss den, also mein Vater teilt also in dem Sinne den Unterhalt, dass er für mich sorgt. Ja. Das ist ja sein Unterhalt. Und sie muss Unterhalt so lange bezahlen, bis ich noch keine eigene Selbstständigkeit habe. Ja. Auch wenn ich studieren würde, müsste sie bezahlen. Und sie ist verpflichtet zu arbeiten, solange wie ich von ihr Unterhalt bekomme. Verstehe jetzt. So, jetzt läuft diese Gerichtsgeschichte. Ja. Und es wühlt sich wieder alles auf bei dir. Ja, weil sie jetzt ankommt und fragt immer wieder, oh, können wir uns nicht mal wieder unterhalten, und fängt halt wieder an, so sich einzukratzen und irgendwo, weiß ich nicht. Du meinst, das ist eine Strategie, um dich zu besänftigen, um vielleicht auch diese Anzeige zurückzunehmen? Ja, hat sie ja selber zu meinem Vater gesagt, kannst du nicht mal mit ihm reden, dass er die Anzeige zurücknimmt, und ich sag so, habe ich nur zu meinem Vater gesagt, sie hat ein Jahr Zeit gehabt, sich das zu überlegen, ob sie zahlt oder nicht. Und jetzt, wo der Gerichtstermin dran ist, hat sie selber Schuld gehabt. Dann würde ich das auch, aber wirklich, auch so traurig das ist, und es ist deine Mutter, aber ich würde es dann jetzt aber auch durchziehen. Ich ziehe das jetzt auch durch. Ich meine, ich lass mich nicht von ihr ein. Ich finde auch wirklich deine Position sehr, sehr nachvollziehbar. Sie hat genug Zeit gehabt, das Verhältnis wieder einzurenken und sich bei dir zu melden, und sie hat es nicht getan, ne? Ja, das Fiese war ja, sie war vor ein, zwei Monaten war sie hier oben bei uns. Und war nur 10 Kilometer von uns weg und hat sich nicht einmal blicken lassen. Wann ist denn diese Gerichtsverhandlung? Ende Januar. Ende Januar. Gut, das ist ja auch gar nicht mehr so lange hin dann. Nee. Also dann wünsche ich dir, Dominik, dass du da zu deinem Recht kommst. Dass du zumindest die Kohle kriegst. Ja. Und noch viel schöner wäre ja, wenn die Mutter irgendwann auch mal zur Besinnung käme. Und ihr hattet ja, wenn ich mich recht erinnere, vorher einen ganz guten Draht miteinander, ne? Ja, wir waren beste Freunde und konnten über alles reden. Das ist das Traurige. Nach der ersten Sendung hat sie von euch unbedingt ein Band angefordert, wovon ich nicht weiß, wofür sie das haben will. Und hat es wohl auch bekommen. Das glaube ich nicht, nein, das gibt es hier nicht, nein. Ja, sie meint es zu mir, weiß ich auch nicht. Ja, nee, und dann hat sie sich nicht mal zu meinem Geburtstag gemeldet, dann hat ich ihnen eine SMS geschrieben und meinte so, ja, ist dir das nicht mal peinlich, nicht mal bei deinem Sohn zu melden. Dann rief sie 10 Minuten später an, ja, wieso, du hast doch heute erst Geburtstag. Ich sagte, nee, ich hatte gestern Geburtstag. Und dann meinte sie, ja, und hätte nicht so ein Blödsinn mit Domian gemacht, dann hätte ich dir das Geld jetzt überwiesen, was er da haben wollte. Und ich sagte, wenn du meinst, dass du dann ein Band bekommen hast, dann hast du da wohl eins bekommen. Aber dann glauben tue ich da nicht. Also definitiv, sie hat keinen Band von uns bekommen. Definitiv nicht. Habe ich ja jetzt auch schon mitgekriegt. Gut, Dominik, ich drücke die Daumen für die Gerichtsverhandlung. Ja, wäre das noch möglich, dass ich mit euren Psychologen noch einmal natürlich sprechen könnte? Kein Problem. Du legst auf und der Johannes ruft dich an. Jo, danke. Alles Gute, tschüss. Tschüss, Domian. Das war Dominik, 17 Jahre alt, 31 Jahre alt, ist meine nächste Anruferin und die heißt Sabrina. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Sabrina. Hi. Sabrina, was geht's? Ich bin etwas aufgeregt. Klingt aber gar nicht so. Ist aber so. mein Thema ist ein künstlicher Darmausgang. Also ich habe selbst einen. Und das seit wann schon? 2 Jahre. Wie kam das, dass du in dem, ich meine, du bist ja noch eine junge Frau. Und ja, ich habe seit einigen Jahren eine chronische Darmentzündung. Und das ist auch nicht heilbar. Also das ist nie heilbar. Ja. Und irgendwann war es dann so, dass der Dickdarm entnommen werden musste. Sagst du mal den offiziellen Namen dieser Krankheit? Ja, die heißt Morbus Crohn. Morbus Crohn, ja. Und also ein Stück Enddarm ist halt noch übrig. Ja. Und irgendwann sollte halt dieser künstliche Darmausgang halt wieder zurückverlegt werden. Erklär mir doch mal, warum, wenn man eine permanente Entzündung im Darm hat, warum dann ein künstlicher Darmausgang gelegt werden muss? Also es ist halt so, dass die Erkrankung, die kann praktisch im Mund beginnen und im Enddarm aufhören. Ja. Und man muss halt relativ starke Medikamente einnehmen, Cortison und ähnliches. Die Krankheit tritt halt auch in Schweben auf. Und das muss man sich so vorstellen, dass die den Darm halt zerfrisst. Also das heißt, dass der Enddarm zerfressen war? Also der Enddarm, der ging noch. Das Problem war halt der gesamte Dickdarm. Und eigentlich sollte nur ein Teil von dem Dickdarm entfernt werden, ein kleinerer Teil. Mhm. Und bei der Operation selbst stellte sich dann heraus, dass also der ganze Dickdarm entnommen werden musste. Und das bedeutet, ich frage so, weil ich das nicht weiß, wenn der, ja, ganze, wenn der ganze Dickdarm entnommen werden muss, ja, geht das nicht mehr, dass man auf dem normalen Wege einen den Darmausgang hat? Das geht ja nicht mehr. Doch, das geht schon noch. Das, mhm, hatte ich auch eine Zeit lang, nur, mhm, der Dickdarm dickt halt den Stuhl halt ein, mhm, ja. Mhm. Und das heißt, also wenn man dann so eine Verbindung hat vom Dünndarm zum Enddarm, mhm, rennt man halt also 20 Mal am Tag zur Toilette. Mhm. Und dann waren halt noch Probleme mit Fisteln, das sind dann so kleine Kanäle, die sich halt vom Enddarm in die Muskulatur, mhm, einbohren. Erzähl es mal gar nicht zu genau. Ich wollte einfach mal so verstehen, das habe ich noch immer nicht richtig verstanden, warum man dann einen künstlichen Darmausgang legt, warum man nicht auf normalem Wege weiter zur Toilette gehen kann, auch wenn so viel vom Darm weggeschnitten wurde. Warum? Warum? Also das kann man theoretisch schon noch, aber es wurde deshalb gemacht, damit das letzte Stück Enddarm eigentlich wieder ausheilen sollte. Ach so, das ist verständlich, ja. Ja, und das tut es aber bis jetzt halt nicht. Und das ist jetzt vor 2 Jahren gelegt worden? Ja, das ist, mhm, vor 2 Jahren, ja, gelegt worden. Und es hat natürlich Vorteile, man läuft nicht mehr so oft zur Toilette, mhm, man hat nicht mehr so viel Bauchschmerzen, mhm, aber man kommt sich damit recht verstümmelt vor. Mhm. Was sind für dich die größten Probleme mit diesem künstlichen Darmausgang? Die größten Probleme sind eigentlich jetzt erst eingetreten, da ich vor einem halben Jahr eine Beziehung beendet habe. Mhm. Oder sind wir, weil wir beide haben die Beziehung beendet, ja, die auch über lange Jahre ging. Und der Mann lernte mich auch ohne diesen Ausgang kennen. Mhm. Ja. Und für ihn war das eigentlich auch kein Problem, sagte er zumindest. Ja. Obwohl, ja, ich mir schon vorstellen kann, an deiner Stelle, dass da schon eine Hemmung da ist. Ja, natürlich. Wenn man aus dem Krankenhaus rauskommt und hat dann den Beutel, der künstliche Darmausgang war vorne am Bauch oder an der Seite so? Der ist an der rechten Seite am Bauch, ja, in der Nähe des Nabels. In der Höhe des Nabels, ungefähr. Ja. Mhm. Ja. Ja, und jetzt akut ist es halt so. Lass mich noch fragen zu der Beziehung. Ist diese Beziehung deshalb letztendlich kaputt gegangen? Nee, definitiv nicht. Das, mhm, hat ganz andere Gründe, mhm, gehabt. Also ich hatte ja gerade gefragt, was so die Hauptprobleme sind. Ja. Oder hast du die Beziehung genannt? Warum? Die Hauptprobleme liegen schon in einer Beziehung. Und zwar liegen die da, generell jemanden zu finden, der damit zurechtkommt. Mhm. Aber dein Freund ist doch damit eigentlich zurechtgekommen. Der ist damit zurechtgekommen, ja. Nur habe ich jetzt inzwischen jemand Neues kennengelernt. Ja. Mit dem ich mir sehr gut eine Beziehung vorstellen könnte. Mhm. Aber du schämst dich, hast Hemmungen oder so. Genau. Weiß er das denn? Hast du ihm das schon erzählt, dass du einen künstlichen Darmausgang hast? Nee, der weiß noch gar nichts. Der weiß, mhm, weder von Beziehungsträumen von mir was, geschweige denn, so, dass ich diese Erkrankung habe. Ach so, das heißt, der weiß gar nicht, dass du verliebt bist. Nee. Ach so. Und du weißt auch nicht, ob er verliebt ist. Nee, das weiß ich auch nicht. Achso, das nähert sich so ganz vorsichtig an erst im Moment. Ja, klar. Also gut, das kann man natürlich verstehen, dass man da gehemmt ist, das kann wahrscheinlich jeder nachvollziehen, wenn es dann um eine intimere Beziehung geht. Ja. Gibt es sonst darüber hinaus noch große Probleme, die du mit dem Ausgang hast? Ja, es ist halt so, dass es, also eigentlich könnte man damit eine Schwerbehinderung beantragen. Mhm. Ja, könnte, mhm, man. Allerdings braucht man sich mit 30 Jahren und einer Schwerbehinderung nirgendwo mehr beruflich zu bewerben, mhm, weil das, mhm, muss man angeben. Mhm. Und das habe ich halt auch nicht getan. Mhm. Aber man kann doch eigentlich, soweit ich informiert bin, ganz normal leben, ne? Mit einem künstlichen Darmausgang. Eigentlich auch einen ganz normalen Beruf nachgehen, oder? Ja, das tue ich auch. Mhm. Was bist du vom Beruf? Im weitesten Sinne arbeite ich im Gesundheitswesen. Im weitesten Sinne im Gesundheitswesen? Ja, ich will mich da jetzt nicht näher dazu äußern. Ich bin okay. Ja, ist schon okay. So, jetzt gibt es jetzt einmal die Hoffnung, dass eventuell dieser Darmausgang wieder zurückverlegt wird. Genau. Nämlich, wenn der Enddarm sich ausgeheilt hat. Ne? So hast du es mir gerade erklärt. Ja. Die Hoffnung ist aber noch da. Das zieht sich ein bisschen hin, aber die hast du nicht aufgegeben, die Hoffnung. Ja, ich persönlich noch nicht so ganz, aber wohl die Ärzte. Ach so. Mhm. Mhm. So, der zweite Aspekt ist, wie gehst du jetzt weiter vor mit diesem Mann? Genau. Also das Erste. Ich finde, dass du dich erstmal so ganz normal verhalten solltest, als wärst du eine normal gesunde Frau. Mhm. Das heißt, dass du dich auch flachte mit ihm, mhm, verabrede dich mit ihm und teste erstmal aus, ob er an dir auch interessiert ist. Das ist erstmal das Allerwichtigste. klar. Wenn dieses gegeben ist, wenn du merkst, ja, der ist in mich auch verliebt, da bahnt sich was an, dann würde ich relativ schnell mit offenen Karten spielen. Weil das wird dich entkrampfen und weniger gehemmt machen und wird gleich zeigen, was für ein Typ das ist. Wenn er dann nämlich zurückschreckt, dann kannst du ihn ja eh vergessen. Und wenn das jemand ist, der wirklich in dich verliebt ist und an dir interessiert ist, wird er sich damit arrangieren, bin ich sicher. Wenn es auch schwer für den ist. Also, ich denke mal, es ist, dass es auch, wenn man jemanden verliebt ist, dass dann doch so eine Hemmschwelle da ist. Mhm. Weil, der ist ungefähr in meinem Alter und vielleicht kann man dann denken, ich kann auch eine junge, gesunde, hübsche Frau haben, die das nicht hat. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht, wenn er gerade in dich verliebt ist, in dich, Sabrina. Und hat wirklich das Gefühl, das ist die Frau im Moment für mich, die mag ich, die liebe ich, dann zieht man diese Vergleiche nicht, ich könnte auch eine junge und schöne und gesunde haben. Da musst du ein bisschen selbstbewusst rangehen, Sabrina. Ja, also, das ist jetzt im Moment schwer. Glaube ich. Ich will es auch nicht runterreden. Aber deswegen sage ich dir so von außen, wie ich glaube, dass das am besten ist. Einmal sich ganz normal verhalten. Wenn du dann merkst, dass das da was zurückkommt, sag's ihm und versuch es einfach. Und wenn dies fehlschlägt, dann wird es beim nächsten Mal klappen oder beim übernächsten Mal. Wenn du dich ganz in dein Schneckenhaus zurückziehst, passiert überhaupt nichts mehr. Dann bist du ganz alleine. Ja, ich weiß. Ja. Alles Gute, Sabrina. Okay. Toll, toll, toll. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Die Gabi ist hier. Guten Abend. Die Gabi, 32. Hm? 32 bist du, ne? 32. Mhm. Gabi, was ist dein Thema? Mein Thema ist zweigeschlechtliche zweigeschlechtliche Gemeinschaft. Zweigeschlechtliche Gemeinschaft? Ja. Was heißt das? Also ich lebe seit mehreren Jahren mit einem Mann zusammen und seit einigen Jahren mit einer Frau. Wie? Parallel? Also führst du ein Doppelleben oder wie? Ja, aber beide bist du voneinander. Ihr wohnt aber nicht zu dritt in einer Wohnung? Nein. Nee, das wäre etwas zu aufeinander, sagen wir es mal so. Also seit einer heftig langen Zeit, seit einem Jahr, zwei Jahren mit einem Mann, also im Prinzip... seit zwei Jahren mit einer Frau und seit 16 Jahren mit einem Mann. Ach, seit 16 Jahren mit einem Mann? Das habe ich nicht verstanden gerade. Seit 16 Jahren? Du bist 32? Ja. Ist es dein erster Freund? Sozusagen. Mein erster fester. Dein erster fester Freund? Mhm. Wie kam es denn dann zu der Frauenbeziehung? Ganz einfach, weil ich schon eigentlich mit 10 Jahren gemerkt habe, dass ich eigentlich auch Frauen mag. Ja? Und mit 10 Jahren schon? Ja, also da habe ich meine ersten Erfahrungen so mit Mädchen gesammelt. Ach. Und ja, wie halt die Gesellschaft so ist, mit Mädchen macht man das nicht. Mhm. Also ich bin ziemlich brüde erzogen worden. Mhm. Und naja, dann habe ich es die ganzen Jahre versteckt. Mhm. Und ja, dann so vor 2 Jahren an Christi Himmelfahrt habe ich es meinem Mann gesagt. Ja. Und sein Kommentar darauf war, ach, das sagst du mir jetzt, das weiß ich schon länger. Ach. Also er hat es schon vorher gemerkt und auch schon vorher akzeptiert. Und der hat dich wahrscheinlich beobachtet, wie du immer den Frauen nachgeguckt hast auf der Straße. Könnte schon sein. Könnte sein. Du hast gerade gesagt, mein Mann, seid ihr auch verheiratet? Ja. Ah ja. Also hat er ja, ganz, ganz tolerant reagiert, ne? Ja, das schon. Nur es gab auch mal die Zeit der Eifersucht und die war sehr schwerlich. Mhm. Aber über die sind wir hinweg und darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Wohnst du denn mit deinem Mann zusammen? Ja, auch. Mit dem wohnst du zusammen? Ja. Und die Beziehung zu deiner Freundin, wo passiert die hauptsächlich? Bei der Freundin zu Hause oder kommt die auch zu euch und dein Mann geht dann spazieren? Nee, nicht ganz so krass, nein. Es ist dann einfach so, dass wir zum Beispiel mal zusammen weggehen und die Beziehung selbst... Wer geht zusammen weg? Ja, also ich habe dann sozusagen am Samstag meine freie Bude, wie man so schön sagt. Mhm. Und ich gehe dann mit meiner Freundin weg und wir machen einen schönen Frauenabend. Ja. Und der Rest, was so jetzt die Bettkante anbelangt, da ist also alles offen sozusagen. Ja, was ist offen? Ihr geht dann schön zusammen weg. Wo geht ihr denn dann hin? Schlafen? Zu dir? Zu euch nach Hause oder zu ihr? Zu mir nach Hause. Und wo ist dann dein Mann dann? Der ist unterwegs meistens. Aber der kann nicht die ganze Nacht unterwegs sein, bis morgens früh, oder doch? Doch, Er hat Montagearbeit. Ach so, das ist dann alles so organisiert oder so geregelt? Mhm, ganz genau. Und da hat er auch nichts dagegen. Mhm. Ist denn deine Freundin wiederum nicht auch eifersüchtig auf deinen Ehemann? War mal, ja. Also es war ein sehr hartes Jahr. Mhm. Und über dieses harte Jahr sind wir drüber gekommen. Mhm. Und also ich hatte auch sehr große Probleme mit meiner Mutter. Das war also auch so, ich habe es ihr gesagt. Ach so, ja, das ist natürlich auch schwer vermittelbar für Eltern. Also, genau, ich habe es also meiner Mutter gesagt und erst war sie natürlich total schockiert, wollte keinen Kontakt mehr zu mir. Mhm. Und dann so peu à peu, und jetzt war sie letztens hier und hat uns alle gesehen und ein Herz und eine Seele. Was heißt, sie hat uns alle gesehen? War deine Freundin dann auch da? Ja. Und ja. Dein Mann war auch da? Nee, der war nicht da. Der kennt sie ja schon länger. Ach so. Also gibt es so gar keine Zusammentreffen zwischen deiner Freundin und deinem Mann? Das wird immer strikt auseinandergehalten. Doch. Das gibt's auch? Natürlich. Ihr macht da schon mal was zu dritt zusammen? Ja, viert. Was heißt zu viert? Da gibt es noch einen Mann, oder wie? Ja. Ach, die ist auch liiert mit einem Mann? Ja. Auch verheiratet? Ja. Aha. Das aber ja, es hört sich ziemlich kompliziert an, aber ja. Ich sag mir, da wo das Herz hinfällt und die Liebe hinfällt und gedeiht und keimt, da hat man wirklich Chancen, was aufzubauen. Ja, aber wenn vier Leute daran beteiligt sind, ist das natürlich ein hochexplosives Gebräu und Gemisch unter Umständen. Mhm, das kracht schon ab und zu. Glaube ich. Wenn ihr zu viert dann da sitzt und Kaffee trinkt mal oder was auch immer ihr macht, ist da also immer nicht, so... Nicht Sexuelles. Also nee, nee. Da, die das Partner hab ich, untereinander haben nichts miteinander. Das habe ich schon verstanden, ja. aber... wie ist die Stimmung? Ist das eine normale Stimmung? Redet man da über Fußball, über das Wetter? Ach, wir spielen meistens Gesellschaftsspiele, auch wenn es sich jetzt sehr lustig anhört für manche Zuhörer. Also aber keine Spannung in der Luft? Nee. Mhm. Es war, ich sage ja, es sind jetzt 2 Jahre und es war ein Jahr lang harter Kampf. Mhm. Und also ihr Mann wusste es, mein Mann wusste es, dass wir also auch gleichgeschlechtlich sind und... Es gab Spannungen, es gab Krach, es gab auch Zerwürfnisse. Ja. Gab es denn mal den Punkt, wo du gedacht hast, nee, das geht nicht, ich kann das nicht beides zusammen. Ich trenne mich von meinem Mann und gehe ganz zu... Ja, das gab es. Ja, das gab es. Aber das würde nicht gut gehen. Warum? Weil dann würde der eine immer sich die Vorwürfe machen, die Ehe des anderen zerstört zu haben. Mhm. Und das soll ja nicht der Sinn der Liebe sein. Nee. Der Sinn der Liebe soll sein, dass man miteinander glücklich ist, Streitigkeiten. Aber der Sinn der Liebe ist natürlich auch, dass man ehrlich ist. Und ja, wenn man in, das auf jeden Fall. Ja, dass man sich auch nichts vormacht, ne, was vorspielt. Also du meinst, dein Mann macht das auch nicht mit dir zuliebe, dass er sich damit arrangiert hat, sondern er kann damit wirklich gut leben. Er kann damit sehr gut leben und er ist sogar meiner Freundin in mancher Hinsicht sehr, sehr dankbar. Weil ich wollte schon öfters aus dem Leben scheiden und es war halt wirklich sozusagen der Rettungsanker, der mich ergriffen hat, weil ich bin auch, also wie die Dame vorher, unheilbar krank. Was hast du? Ich habe sowas Ähnliches. Ah ja. Und also auch mit dem Darm und Also hat das ganz neue Lebenskraft dir gebracht. Ganz große. Ja, also das kann ich wirklich nur beteuern. Das ist wirklich eine tolle Sache, vor allen Dingen, wenn dann auch alle anderen mitmachen. Ja. Es hätte ja auch in einer Katastrophe enden können. Das hätte es auch. Ja. Das wäre auch beinahe so gewesen. Man muss halt kleine Abstriche machen, aber die Liebe ist trotzdem da und die Liebe ist stärker als alle andere Macht auf dieser Erde. Schön gesagt. Hast du oder habt ihr auch Kinder? Mhm. Habt ihr? Mhm. Wie viel? Wieder musst du nach. Nee. Wie viele Kinder habe ich denn noch? 3, 4? Nee, 5 sind. Wie viele Kinder hast du? 4. Die kriegen das dann ja auch mit, oder? Ja. Und wie alt sind die? Die sind so zwischen 10 und 6. 6 und 10. Ja. Und denen hast du das auch schon erzählt und auch so ein bisschen erklärt? Ja. Und die kommen damit auch klar? Die kommen damit klar, weil bis auf halt die Umgebung. Das ist halt schon ein bisschen problematisch gewesen. Ihr müsst es ja auch nicht in die große Glocke hängen und mit Schildern durch die Straßen laufen. Wir haben zwar eine Doppelbeziehung, das muss ja auch nicht sein. Nee, garantiert nicht. Also ich bin zwar offen dafür, aber es gibt halt doch ein Umfeld, wo das einfach nicht akzeptiert wird. Ja. Ich denke mal vielleicht noch 10, 20 Jahre, ja, dann wird es normal sein, ja, dass wir Arm in Arm, Hand in Hand durch die Straße gehen, ja, können. Es wird immer besser, glaube ich auch. Genau, und deswegen, ich wollte eigentlich auch dem Uwe vom Anfang sagen, mhm, er soll zu seiner Freundin bzw. bald Frau stehen. Ja, aber die sind schon verheiratet. Sind schon verheiratet, ja, sind schon, herzlichen, ja, Glückwunsch nochmal. Ja. Also er soll dazu stehen, ja, weil aus dieser, ja, in dieser, also in dem Prozess des Alltags herauszuragen, mhm, das macht einfach wieder neuen Lebensmut, das, ja, ganze Elend, was wir so haben, ja, einfach wieder weiter zu sehen und, ja, mit einem Menschen Hand in Hand zu gehen. Gabi, ja, ich würde gerne noch wissen von dir, nur ist das eine sehr ungewöhnliche Beziehungskonstellation, in der, ja, du da lebst, in der, ja, ihr lebt. Dein Mann ist so tolerant und billigt dir zu, dass du eine Beziehung nebenher mit einer Frau hast. Jawohl, ist ihm lieber als mit einem Mann. So, würdest du ihm auch sowas zubilligen? Also sei es nur mit einem Mann und mit einer Frau, egal. Dass er noch einen anderen Menschen auch noch nebenher hat? Sagen wir mal so, also gleichgeschlechtlich wäre das für mich kein Problem. Mhm. Bei jetzt einer anderen Frau, da hätte ich eine gewisse Hemmschwelle. Mhm. Wenn er mir aber erklären könnte, wieso und weshalb, weil wenn das ja so sein sollte, dann muss ich ja irgendwo ein Mango haben, muss, mhm, ich ja irgendwo ein bisschen einen, ja, einen Fehler haben, mhm, und den könnte man ja dadurch dann herausfinden. Verstehe. Mhm. Und sagen wir mal so, ich würde es in dem Sinn nicht abstreiten, weil ich das früher auch einmal getan habe. Ja. Deine Freundin, mit der du einen sexuellen Kontakt ja auch hast seit einer gewissen Zeit, ja, wie hast du die überhaupt kennengelernt? Das ist ja auch nicht so einfach, deine Frau. Durchs Internet. Durchs Internet. Mhm. Mhm. Ja. Und das war ja dann einfach eine wunderbare Person und und die Konstellationen sind ja sehr ähnlich. Sie ist verheiratet, hat deine Freundin auch Kinder? Mhm. Also es ist ja fast so ähnlich dann wie bei, ja, euch, ne? Ja. Wohnt ihr auch zufälligerweise noch in der Nähe? Ja. Also perfekt alles, ne? Mhm. Hat sich alles gut angepasst. Ist das jetzt so ein Modell, wo du sagst, damit möchte ich gerne jetzt die Zukunft weiter so leben und hoffe, ja, sehr, dass das so stabil bleibt? Das ist ja doch ein kompliziertes Geflecht, ne? Dass, ja, da keiner aussteigt, mhm, und... Ich habe auch schon also gesagt, auch wenn sexuell irgendwann mal nichts laufen würde, so, mhm, dann wäre sie die allerbeste Freundin für mich, weil, mhm, sie ist wirklich der Rettungsanker in meinem Leben, mhm, gewesen. Mhm. Und es ist jetzt keine Hilfe, also kein Danke für ihre Hilfe, sondern wirklich Gefühle, die aus dem Herzen kommen und die mir wirklich richtigen neuen Lebensmut, ja, gegeben haben. Deinem 10-jährigen Kind, mhm, ein 10-jähriges Kind, dem kann man ja mit, kann man schon gut reden. Ja. Stelle ich mir trotzdem schwierig vor, so einem Kind das dann begreiflich zu machen. Hier, die Mama hat auch noch eine andere Frau und die hat sie auch lieb und der Papa ist auch hier. Wie hast du das erklärt? Sagen wir mal so, das hat sich von selbst erklärt, indem sie mich und meine Freundin mal erwischt hat. Aha. Und dann haben wir sie in die Mitte reingenommen, haben es ihr erklärt, aha, und hat sie gesagt, Mama, das ist kein Problem, jetzt habe ich zwei Mamas, das ist auch gut. Also das ist ja auch ein Glück, ne? Dass, mhm, es da nicht irgendwelche Spannungen gegeben hat bei den Kindern. Und die Eifersucht von meiner Tochter gegenüber war schon da. Mhm. Das ist, aber es ist normal, wenn, mhm, jemand in Anführungszeichen Fremdes in eine, ja, Familie kommt, ja, ja, dann ist der im ersten Moment schon der Störenfried. Ja, ja. Aber ich muss sagen, also sie hat es ganz toll aufgenommen. Und sie ist sogar sehr glücklich, dass sie jetzt, weil ich kann keine Kinder mehr bekommen, dass sie halt jetzt auch noch andere Spiele, ja, werden. Ja, das ist ja eine Riesenfamilie entsteht da, ja, ne? Das ist ja fast eine, ja, richtige, ist, klassische, ja, Großfamilie. Sollte irgendwann mal... Wie die Waltons damals. Ja. Ihr solltet irgendwann mal einen Bauernhof mieten oder kaufen. Das ist mein größter, ne? Wunsch und größter Traum. Und alle da zusammenleben. Also, ja, ihr habt ein Modell für euch gefunden, genau, nach schwierigen Anfangsphasen auch. Ja. Aber es funktioniert und ihr seid glücklich, du bist glücklich. Mhm. Also es ist, ja, wunderbar. Und dann wünsche ich euch, dass es so bleibt. Mhm. Und von Herzen alles Gute, Gabi. Dankeschön, du mir. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche von uns. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Wolfram Spielkowski, Thomas Reinke, Roland Lohr, Gunther Paperitz, Corinna Mindermann, Christian Part, Dick sage ich jetzt schon. Ich bitte um Entschuldigung, Dirk Winhüsen und Johannes Brachthäuser. Nächste Woche unser Thema in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Angst vor Weihnachten. Ich wünsche euch ein schönes und ein gutes Wochenende und sage Tschüss. Bis Montagnacht, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, Tschüss.